Der Logensaal ist ein längliches, rechtwinkliges Viereck, dessen Seiten nach den vier Himmelsrichtungen benannt sind. Die Schmalseiten heißen Osten oder Orient und Westen. Die Längsseiten Süden und Norden. Der Osten ist für den Freimaurer die bedeutsamste Himmelsgegend. Im Osten geht die Sonne auf, ex oriente lux, vom Orient kommt angeblich alle Bildung. Orient wird überdies jede Stadt zubenannt, in der eine Loge arbeitet, zum Beispiel Orient Kiel. Damit sind jedoch erst einige wenige Beziehungen zwischen Freimaurerei und Judentum bloßgelegt. Tatsächlich gibt es deren eine Unmenge. Salomons Thron zum Beispiel kommt im Konstitutionsbuch Andersons als Stuhl des Großmeisters vor. Salomons Siegel spielt in den Logen ebenso eine Rolle wie Salomons Siegelring. Vor allem aber die Hirams-Legende. Hiram oder Adon Hiram ist der sagenhafte Erbauer von Salomons Tempel. Er wird von den drei Gesellen, die ihm die Kenntnisse der Meisterschaft mit List oder Gewalt abbringen wollen, erschlagen. In der Freimaurerei wird dieser Hiram, der schon in Andersons Konstitutionsbuch 1723 vorkommt und dort der vollkommenste Maurer auf Erden genannt wird, zur Idealgestalt erhoben und allen Maurern wegen treuester Pflichterfüllung und Charakterfestigkeit als Vorbild hingestellt. Welche Rolle diese Sage im dritten Grade der Johannesmaurerei spielt und mit welchen Gebräuchen sie umgeben ist, wissen die Meister. Da dieses Buch nicht geschrieben wurde, um bloße Neugier zu befriedigen, so bleibe das Geheimnis gewahrt. Mit der Hiramsage hängt wieder manches andere zusammen, das gleichfalls jüdischen Ursprungs ist. So vor allem das große Not- und Hilfszeichen, das die Worte enthält, Z-M-I-K-D-W, wobei der Rufende die Füße in den rechten Winkel zu stellen hat. Hiram war nämlich der Sohn einer Witwe aus dem Stamme Naphtali, weshalb sich seine Nachfolger, nämlich die Freimaurer, als Söhne oder Kinder der Witwe zu bezeichnen pflegen. Nach altfranzösischer Lehrart nahmen sich die Freimaurer Hirams Witwe nach seinem Tode an und nannten sich ihre Kinder. Aber auch die meisten Pass- und Losungsworte stammen aus dem Hebräischen, sowohl das Losungswort des Lehrlings, T, als auch das des Gesellen, Sch, welches übrigens ziemlich allgemein bekannt ist und so viel wie Kornähre, aber auch Landstraße bedeutet. Der Johannesmeister nennt sich G.N. Warum? Weil der vornehmste Altar und die Bundeslade vor der Erbauung des Tempels in G.N. verwahrt wurde. Also auch hier, wie überall, Zusammenhänge und Anspielungen auf das Alte Testament. Nach dem Vorausgeschickten kann es uns kaum mehr überraschen, dass auch die Meisterworte hebräisch sind, und zwar sowohl das neue Meisterwort, das M-B lautet, als auch das alte, verloren gegangene Meisterwort, das heißt Yahweh oder Jehova. So wenig die Freimaurerei mit dem Christentum zu tun hat, so sehr ist sie beeinflusst von Bibel und Bibelglauben. Ein Beispiel gibt uns die 17. und 18. Frage des Lehrlingskatechismus. Frage 17. Welches sind die drei großen Lichter der Freimaurerei? Antwort: Bibel, Winkel, Maß und Zirkel. Frage 18. Wie erklären Sie das? Antwort: Die Bibel ordnet und richtet unseren Glauben, das Winkelmaß unsere Handlungen und der Zirkel bestimmt das Verhältnis gegen alle Menschen, insbesondere gegen unsere Brüder. Wie stimmt das nun mit der stets betonten Lehre überein, dass von den Freimaurern nur jene Religion verlangt würde, in der alle Menschen übereinstimmen und das vollste Glaubens- und Gewissensfreiheit herrsche? Offenbar gar nicht. Das sehen vernünftige Freimaurer auch ein und wollen daher die Bibel nur als Sinnbild wahrer Frömmigkeit gelten lassen. Es gibt Logen, bei welchen demnach auch das Gelübde nicht mehr auf die Bibel abgelegt wird. Für die große Landesloge von Deutschland dagegen ist die Bibel kein bloßes Sinnbild, sondern eine Art Gesetzbuch. Merkwürdigerweise nimmt gerade die große Landesloge von Deutschland Nichtchristen, das heißt Juden, nicht auf, einer der vielen Widersprüche, denen man in der Freimaurerei auf Schritt und Tritt begegnet. Nach all dem könnte man fast auf die Vermutung kommen, die Freimaurerei sei von Juden gegründet worden. Diese Auffassung ist jedoch geschichtlich unhaltbar. Die Gründer des Bundes waren insgesamt Christen, die nach englischer Art eine besondere Vorliebe für das Alte Testament besaßen. Einer von ihnen war der vielgenannte englische Prediger Dr. Jacob Anderson, der das bekannte Konstitutionsbuch der freien und angenommenen Maurer verfasst hat. Weiters seien genannt der Naturforscher Théophile d'Azanguilier und George Payne. Aber auch die Namen der anderen sind der Nachwelt überliefert. Ein Jude befindet sich anscheinend nicht darunter. Und trotzdem, auch hier führt eine Brücke zum Judentum hinüber. Der englisch-jüdische Antiquar Elias Ashmole, der sich viel mit Geheimwissenschaften beschäftigte, ließ sich nämlich im Jahre 1646 in die damalige Werkmaurerei aufnehmen und sammelte eine Menge Dokumente über die Freimaurerei, die dann bei der Errichtung der Großloge von England im Jahre 1717 benutzt wurden. Vergleiche die kleine Schrift von Louis d'Asté, deutsch von Esreva, Die geheimen Gesellschaften und die Juden, Seite 59, Graz 1919, Verlag Styria. Wissen nun die Freimaurer von all diesen Zusammenhängen mit dem Judentum? Sie müssen es wissen, aber sie lassen sich nicht gerne auf solche Fragen ein und geben ausweichende Antworten. Ja, gar manchen biederen deutschen Freimaurer fallen diese Zusammenhänge überhaupt nicht mehr auf. Er sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Die jüdischen Freimaurer dagegen, die ihren deutschen Brüdern überall um eine Nasenlänge voraus sind, geben diese Tatsache, wenn sie glauben unter sich zu sein, ganz offen und mit innerlichem Frohlocken zu. So schreibt der Jude Bruder Gustav Karpeles in der Festschrift des Melbourne-Ordens 1902, die Idee der Freimaurerei ist aus dem Judentum hervorgegangen. Als ihr Gründer gilt König Salomon, der Israels höchste Blüte gesehen. Ein wichtiger Teil ihrer Gebräuche bezieht sich auf den salomonischen Tempelbau. Worte und Bezeichnungen sind großenteils dem Hebräischen entnommen. Vergleiche die Geheimnisse der Weisen von Zion, 163. Seite, Verlag auf Vorposten, Charlottenburg 1919. Gegen diesen freimaurerischen Kronzeugen, der noch dazu dem UOBB angehört, lässt sich schwerlich etwas Stichhaltiges einwenden. Es ist daher durchaus keine Übertreibung, ja es trifft den Nagel auf den Kopf, wenn ein englischer Schriftsteller rundweg erklärt, der Freimaurer ist ein künstlicher Jude.